Um psychedelische Delikatessen ging es heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Ausschnitt aus einer der psychedelischsten Jazz-Funk-Nummern, die ich überhaupt kenne. Das waren Julian Priester und Kollegen. Love, Love heißt das Stück. Auf der LP geht es noch etwa 10 Minuten so weiter. Love, Love ist das Titelstück einer Soloplatte des Posaunisten Julian Priester aus dem Jahr 1974. Während seiner Zeit bei Herbie Hancock hatte er wohl schon so einiges in puncto Psychedelic Funk mitbekommen. Diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk geht so langsam zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch eine Coverversion eines alten Titels der Weltraumforscher. Klangwart heißt der Act, der die Nummer covert, und das Stück heißt Ein Feuer aus Licht und Liebe.